dass ich dich jetzt verlieren muss und dass du gegangen bist ohne Gruß. Nicht, dass es wirklich wichtig wäre, ich wollt nur noch sagen, ich fand dich gern. Und wenn ich zu mir ehrlich bin, dann war damit zu rechnen gewesen. Nur hat das jetzt schon müssen sein, hat das nicht noch weiter gekillt. Mit Rücksicht auf mein wundes Herz, mit Rücksicht auf mein Trennungsschmerz, mit Rücksicht auf all die ganze Jahr, die sind jetzt nicht mehr wahr. Warum muss es so sein, wie es ist? Warum kann es nicht so sein, wie ich es gern hätte? Warum muss es so sein, wie es ist? Warum kann es nicht so sein, wie ich es gern hätte? Jetzt denk ich oft, ich bin allein. Es wär noch niemals anders gewesen. Mein Träume wirre, Träume bleibe. Die Hoffnung muss der Wind beschreiben. Als wär kein Himmel über uns und keiner wacht zu keiner Stund, durch die da auf sein Recht nur poche, noch einmal will ich entzulochen. Mit Rücksicht auf die Eitelkeit, mit Rücksicht auf die Handelheit, vergess es das, was wirklich bleibt, und gedäh die Zeit. Warum muss es so sein, wie es ist? Warum kann es nicht so sein, wie ich es gern hätte? Warum muss es so sein, wie es ist? Warum kann es nicht so sein, wie ich es gern hätte? Ich kann mich erinnern, ich weiß es noch, wir waren einer Arsch und einer Kopf. Mit einer hätte es zugelost, dass dem anderen wär etwas zugestoß. Doch wo sind wir jetzt hingerot? Aus welchem Grund und welcher Not wird jeder gefangen in seiner Welt? Der Hauptbeweggrund, der heißt Geld. Mit Rücksicht auf den eigenen Neid, mit Rücksicht auf das Gespräch der Leid. Ich bitte dich, deck alles zu, Vergessenheit. Warum muss es so sein, wie es ist? Warum kann es nicht so sein, wie ich es gern hätte? Warum muss es so sein, wie es ist? Warum kann es nicht so sein, wie ich es gern hätte? Dankeschön.